Hallo, ich grüße euch zur Ausgabe 178 von Freitag, dem 5. April 2024. Ich habe mich mal wieder rausgetraut, um hier diese Aufnahme zu machen. Bin noch nicht sicher, ob das jetzt eine gute oder schlechte Idee war. Also mal gucken, wenn es ganz unerträglich wird, dann muss ich halt nochmal ran. Ja, immerhin, es ist schon wieder etwas trockener als noch irgendwie im Verlauf der Woche. Meine Güte, was hat das hier geregnet? Also, es ist schon wirklich schlimm. Wir hier im Oberbergischen sind zwar solche Regenphasen auch ganz gut gewohnt, aber das ging jetzt dann doch auch mal über das hinaus, was ich zumindest ertragen konnte. Naja, ich bin ganz froh, dass es jetzt mal zumindest für ein paar Stunden was trockener wird. Es ändert sich ja auch ständig. Ich habe jetzt mal gerade eben noch mal geguckt. Da ist dann schon wieder noch mehr Regen vorhergesagt, als das eigentlich sein sollte. Na, aber sei es drum. Es ist so. Es ist so, wie es ist, das Wetter, und wir stellen uns darauf ein, auch wenn morgen dann wahrscheinlich alle stöhnen: Oh, warum ist das plötzlich so warm? Und ich höre es also quasi schon. Ich sehe es vor meinem geistigen Auge schon irgendwo auf irgendeiner Kommunikationsplattform stehen und werde mir auch dann meinen Teil dazu denken, weil, wie gesagt, das Wetter ist halt das Wetter und das Wetter ist das Wetter. Was soll man darüber wettern? Naja, egal. Ja, wir hatten schöne Ostertage. Wir waren auch ein bisschen als Familie miteinander. Und ja, das ist einfach sehr, sehr schön. Aber leider, leider ist dann in der darauf folgenden Woche das passiert, was ich schon befürchtet hatte. Es gab keinerlei Möglichkeit, mal irgendwann im Garten was zu tun. Und somit ist das, was der Nett in der letzten Ausgabe schon beanstandet hat, immer noch genauso. Nämlich, dass hier die Wiese sprießt und macht und tut und immer höher wird. Und ja, gut, es hat halt wenig Zweck zu mähen, während es einem auf den Kopf regnet. Und das hat es ja diese Woche fast durchgängig getan. Ja, also ist das jetzt mal erst so, wie es ist. Oh ja, herzlichen Glückwunsch. Und mal sehen, ob da morgen was geht. Ich bin da noch etwas skeptisch, weil wenn das jetzt so lange auf diesen Boden hier geregnet hat, Lehmboden, dann könnte es sein, dass das beschwerlich wird, da irgendein rasenmähendes Gerät darüber herzubewegen. Gut. Aber auch das ist eine Erfahrung, die ich erst morgen machen werde. Und deswegen kann ich da heute noch nichts zu berichten, was Hand und Fuß hat. Ja, und so entsprechend, sage ich mal, relativ, unspektakulär ist auch diese Woche verlaufen. Und das Einzige, was ich berichten kann, ist, dass es hier gesundheitlich uns kontinuierlich weiterhin besser geht. Ich habe mich insofern über diese Woche gefreut, als dass das ja nochmal eine Woche war, ohne dass Defizit irgendwelcher Chemo- oder Antikörpertherapien, also auch von der Antikörpertherapie, erwarte ich nicht, dass die spurlos an mir vorbeigeht, wie wenn man einen Schluck Wasser trinkt. Und von daher bin ich froh, dass ich so diese Woche auch so hier mit Anja zusammen haben konnte und ja, wir das auch ein Stück weit nochmal genießen durften. Ja, genau. Ansonsten, ich weiß nicht, habe ich schon ansonsten heute gesagt? Möglich ist es, zählt es durch, meldet es mir zurück. Ja, bin ich jetzt mal erst. Ey, hier wird aber auch Auto gefahren. Wie doll. Also, sag mal, da könnt ihr auch noch einen Podcast drauf machen hier. Wie man nicht Auto fährt. How to not drive a car. Oder auch wie auch immer man das sagt in dieser Sprache. Jo. Genau. Jetzt ist das Wochenende. Und ich bin froh, dass der Herr Nett wieder ins Backhaushaus gekommen ist. Und ja, wir werden hier eine schöne Zeit verbringen, inklusive Formel 1 und ja, dergleichen, was halt dieses Wochenende noch so anstehen tut. Im Großen und Ganzen war es das jetzt schon. Und von daher sage ich wieder mal, dass ich das so toll finde, dass ihr immer dabei seid und mich darüber freue. Nächste Woche Dienstag geht es dann los mit der neuen Therapie. Ich bin gespannt, bleibe aber zuversichtlich, hoffe, dass das Ganze ein bisschen mehr noch tut, als nur den Krebs in Schacht halten. Oder in Schach, wie sagt man? Ich glaube in Schach, ne? Jo. Aber den Weg geht es ja jetzt erstmal zu gehen. Genau. Aha, hier fallen die ersten Regentropfen aufs Plastikdach. Und bevor man gleich gar nichts mehr versteht, sage ich, bis denne.